fünfte Abschnitt von der Gemeinschaft der Heiligen, Heilige Kirche, Gemeinschaft der Heiligen. Danach kommt es nochmal die Ungläubigen, die nicht zur Kirche gehören, eine gewisse Beziehung trotzdem haben zur Kirche, weil alle zur Kirche berufen sind, wie wir am Anfang gesagt haben. Aber sonst geht es jetzt einmal um die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen, wie es der Glaubensartikel auch sagt. Was lehrt uns der neunte Artikel des Glaubensbekenntnisses mit den Worten Gemeinschaft der Heiligen? Mit den Worten Gemeinschaft der Heiligen lehrt uns der neunte Artikel des Glaubensbekenntnisses, dass in der Kirche infolge der denkbar innigsten Vereinigung aller ihrer Mitglieder untereinander die geistigen Güter, die sie besitzt, sowohl die inneren als auch die äußeren, allen gemeinsam sind.